Der Rote Adel. Es ist der 15. November 2011, als im Lucky Holiday Hotel, einer Drei-Sterne-Unterkunft auf den Hügeln der südchinesischen Metropole Chongqing, eine Leiche gefunden wird. Der Tote in Bungalow 1605 ist schnell als Neil Haywood identifiziert, ein britischer Geschäftsmann, und fast genauso schnell wird die angebliche Todesursache festgestellt: Herzversagen durch Alkoholkonsum. Der Leichnam wird ohne Autopsie eingeäschert. Neil Haywood galt in seiner Familie allerdings als Teetotaler, als jemand, der nie Alkohol trank. Warum sollte er sich zu Tode getrunken haben? Dazu kommt, Neil Haywood war nicht irgendjemand, er war ein enger Freund von Bo Xilai und Gu Kailai. Bo Xilai, Sohn eines der acht Unsterblichen, wie die Revolutionsveteranen in China genannt werden, ist zu der Zeit Parteichef von Chongqing. Gu Kailai, seine Frau, Tochter eines Generals, arbeitet als Anwältin. Die beiden sind viele Jahre das Traumpaar der chinesischen Politik. Bo Xilai ist einer der beliebtesten Politiker des Landes. Für ihn scheint der weitere Weg schon vorgezeichnet zu sein. Ganz nach oben, an die Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Doch dann stirbt Haywood. Seine Bande zur Politik und die offenen Fragen sorgen dafür, dass sofort Gerüchte über die wahren Hintergründe des mysteriösen Todesfalls entstehen. Der Polizeichef der Stadt Chongqing, der von Anfang an in den Mord eingeweiht gewesen sein soll, lässt vor der Einäscherung heimlich Blutproben von der Leiche nehmen. Am Ende ist er es, der damit aus einem vermeintlichen Alkoholtod den größten Kriminalfall der jüngeren chinesischen Geschichte macht. Als bekannt wird, dass Haywood kaltblütig ermordet wurde, endet ein Shakespeare-würdiges Drama um Liebe, Macht und Geld, angesiedelt in der Welt der chinesischen Elite. Im Herbst 2011, als Haywood stirbt, sieht noch alles danach aus, als würde Bo ein Jahr später in den ständigen Ausschuss des Politbüros einziehen, in Chinas innersten Machtzirkel. Bo war 2007 vom Posten des Handelsministers nach Chongqing gewechselt und hatte seitdem die Stadt am Yangtze derart verändert, dass ganz China von ihm sprach. Die Bürger müssen Parteilieder singen, er lässt die Stadt mit roten Fahnen beflaggen, feiert Mao Zedong und untersagt dem Regionalfernsehen Werbung auszustrahlen. Kurz gesagt, Bo Xilai lässt in Chongqing die Zeit wieder aufleben, in der in China der echte Maoismus noch das Ideal war und der Kapitalismus der Feind. Gleichzeitig gibt er die Devise »Zerschlag das Schwarze« aus und greift hart gegen Kriminalität und Korruption durch. Die Parteipresse feiert ihn als schärfsten Antikorruptionsjäger des Landes und als talentierten Wirtschaftsförderer. Bald ist im ganzen Land vom Modell Chongqing die Rede. Das ist die Fassade. Aber bereits in den 90er Jahren, als Bo Xilai noch Bürgermeister in Dalian ist, eine Hafenstadt in Nordostchina, gibt es eine unausgesprochene Regel unter Geschäftsleuten. Wer in der Stadt zum Zug kommen will, muss Bos Familie einen Anteil abgeben. Gu Kailai, seine Frau, sei dabei eine Art Bezahlschranke gewesen, schrieb der Spiegel 2012. Sie nahm demnach das Eintrittsgeld. Schon damals ist Neil Haywood ihr Vertrauter. Haywood sorgt angeblich sogar dafür, dass ihr Sohn Bo Guagua auf eine teure Privatschule in London gehen und später in Oxford studieren kann. In Harvard, wo er später studiert, fährt Bo Guagua einen Porsche und lebt in einem Apartment, dessen Monatsmiete einem Viertel des Jahresgehalts seines Vaters entspricht. Haywood kümmert sich. Er ist ein Mann von Welt. Er trägt Leinensackos und steuert ein Luxusauto mit dem Kennzeichen 007. Angeblich kümmert er sich nicht nur um den Sohn. Er und seine Freunde machen alle gemeinsam Geschäfte und verdienen Millionen, von denen offenbar ein Teil in Offshore-Firmen geparkt wird. Bis Haywood stirbt unter all diesen ungeklärten Umständen. Als der Polizeichef von Chongqing, eigentlich ein Vertrauter und Komplize von Bo Xilai und dessen Frau, den Politiker mit seinen Recherchen konfrontiert, will Bo davon nichts wissen. Er schreit ihn an, schlägt ihn und droht mit Entlassung. Der Polizist gerät in Panik und bittet im Februar 2012 im US-Konsulat im 300 Kilometer entfernten Chengdu um Asyl, weil er um sein Leben fürchtet. Seine Version lautete: Bo Xilais Frau hat den Geschäftsmann ermordet, indem sie ihn erst betrunken gemacht und ihm dann Gift eingeflößt hat. Asyl bekommt der Polizeichef am Ende nicht. Er stellt sich stattdessen nach einigen Tagen den chinesischen Behörden. Seine Aussagen treffen China ins Mark. Ein Vorzeigepolitiker verwickelt in Mord, verstecktes Geld. Eine Sensation. Über Wochen hält die Affäre China in Atem. Die kommunistische Partei stürzt in die größte Vertrauenskrise seit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Je mehr herauskommt, desto schlechter steht Wunderkind Bo Xilai plötzlich da. Am Ende zensiert die KP im Internet sogar die Worte Bo Xilai und Wahrheit. Gu Kailai wird schließlich für ihre Tat zu sogenannter bedingter Todesstrafe verurteilt, das Urteil später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Ihr Mann, Bo Xilai, wird 2013 wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt. Es zeigte sich, das Ehepaar hatte ein dunkles Geheimnis, für das Gu bereit war zu morden. Sie tötete Heywood offenbar, weil sie Angst hatte, er könne ihr Geheimnis ausplaudern. Wir sind gebannt, als sich herausstellt, dass ein Teil dieser Geschichte sozusagen in unseren Daten nachzuerzählen und so ein Stück weit genauer zu fassen ist. Wir sehen nämlich, dass Gu Kailai im September 2000 zusammen mit einem französischen Architekten die Firma Russell Properties SA mit Sitz auf den britischen Jungferninseln gründet. Die wahren Eigentumsverhältnisse sollten offenkundig verborgen werden. Es gibt Scheinanteilseigner und Scheindirektoren, was uns im Fall Gu Kailai auch nicht wundert. Es wäre der politische Tod ihres Mannes gewesen, wenn bekannt geworden wäre, dass sie Millionen im Ausland investierte, zumal es nicht ihre eigenen waren. Ein Teil des Geldes stammte von einem chinesischen Milliardär, der im Gefolge Bo Xilais reich geworden war. Er ließ Bos Frau Gu und deren Geschäftspartner 3,2 Millionen Dollar zukommen. Der Architekt und Gu zahlten das Geld auf ein Konto bei einer britischen Großbank ein. Gus Ehemann, Bo Xilai, kennt den Mann aus seiner Zeit in Dalian. Dort hatte der Franzose in eine prominente örtliche Familie eingeheiratet und prestigeträchtige Gebäude entworfen. Im Sommer 2001 kauften Gu und der Franzose über die Russell Properties eine Villa an der französischen Riviera, oberhalb von Cannes gelegen. 400 Quadratmeter, 6 Schlafzimmer, 4000 Quadratmeter Grund. Ein Palast. Definitiv zu teuer für die Frau eines chinesischen Politikers. Außerdem ist es rechtlich gesehen so, dass chinesische Staatsbürger pro Jahr nur Devisen im Wert von etwa 50.000 Dollar ohne Sondergenehmigung ins Ausland bringen dürfen. Dazu muss man wissen, Gus Firma Russell Properties kaufte die Villa Fontaine Saint-Georges nicht direkt. Vielmehr trat eine weitere Offshore-Firma, die Fontaine Saint-Georges Residence SA, als Käufer auf, die wiederum der Russell Properties gehörte. Viel geheimniskrämerischer geht es kaum. Das Problem war offenbar allerdings, dass Gu Kailai Neil Heywood, jenen britischen Freund ihrer Familie, in den Deal einweihte. Er sollte die Villa in Cannes verwalten und dabei helfen, sie zu vermieten. Heywood jedoch erpresste Gu. Es war Neil Heywoods Todesurteil. 2 Wochen, nachdem sie Heywood in dem Bungalow des Lucky Holiday Hotels Gift eingeflößt hatte, versuchte Gu Kailai offenbar ihre Spuren in der Offshore-Welt zu beseitigen. In den Daten der Russell Properties SA, die MOS von intern unter der Kennung 60-15-818 führt, sehen wir, dass der französische Architekt am 29. November 2011 zum alleinigen Geschäftsführer und Anteilseigner der Firma ernannt wurde. Damit wären die Spuren eigentlich verwischt gewesen, hätte der Franzose nicht einen Fehler gemacht. Als Korrespondenzanschrift hatte eine Hochhaussiedlung in der Nähe des Pekinger Olympiastadions angegeben. Und das ist eine frühere Adresse von Gu Kailais Anwaltskanzlei. Die Kader der Kommunistischen Partei Chinas beschreiben ihr Land bislang gerne mit dem Begriff He Shi She Wei. Es soll sagen, dass die Volksrepublik eine harmonische Gesellschaft sei. Aber die Realität, das zeigt auch der Fall Boschilei, sieht anders aus. Die sozialen Spannungen werden von Jahr zu Jahr stärker. Schätzungen der Weltbank zufolge haben mehr als 300 Millionen Menschen in China weniger als $2 pro Tag zur Verfügung. Die 100 reichsten Chinesen hingegen haben laut Forbes ein Vermögen von mehr als 450 Milliarden Dollar angehäuft. Das macht im Schnitt 4,5 Milliarden pro Kopf. Ein erheblicher Teil davon befindet sich allerdings nicht in der harmonischen Gesellschaft, sondern in Steueroasen, meist versteckt hinter nichtssagenden Firmenfronten und den beliebigen Namen gemieteter Scheindirektoren. Längst haben wir ja Deng Xiaogui in den geheimen Unterlagen gefunden, den Schwager von Chinas Präsident Xi Jinping, jenes Xi Jinping, der sich seit Jahren als großer Verfechter von Transparenz inszeniert. Anmerkung: Weder Deng Xiaogui noch Xi Jinping antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches auf entsprechende Anfragen. Außerdem sind wir auf Li Shaolin gestoßen, die Tochter von Ex-Premierminister Li Peng, der wegen seiner Rolle am Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989 Metzger von Peking genannt wird. Li Shaolin gilt heute als eine der reichsten Frauen Chinas. Ohne die Verbindungen ihres Vaters hätte sie das vermutlich nicht erreicht. Anmerkung: Li Shaolin antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Nun ist es so, dass in China Politiker und ihre Familien nicht verpflichtet sind, ihr Vermögen offenzulegen. Die Bürger können nur mutmaßen, wie viel Geld in Offshore-Firmen liegt und wie viele Steuern dadurch dem Staat entgehen. Auch deshalb bergen die Geschichten von dem Präsidentenschwager Deng Xiaogui und der Ex-Premier-Tochter politische Sprengkraft. Kritische Berichte über raffgierige Politiker und ihre Verwandten, die strengen Verzicht predigen und sich gleichzeitig ihre Taschen vollstopfen, sind in China tabu. Sie gefährden den ohnehin brüchigen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft der extremen Gegensätze. Experten schätzen, dass allein seit 2000 zwischen 1 und 4 Billionen US-Dollar von China aus in dunklen Kanälen verschwunden sind. Das Wenige, das bislang darüber veröffentlicht wurde, kam von westlichen Journalisten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat 2012 als erstes Medium Details zum finanziellen Hintergrund der Familie des aktuellen Präsidenten Xi Jinping recherchiert und berichtet, wie Xis Verwandte mit Firmenbeteiligungen und Immobiliendeals Millionen angehäuft haben sollen. Bloomberg hat nicht einmal behauptet, dass sich Xi persönlich bereichert habe. Dennoch sperrte die Staatszensur im Internet sofort den Zugriff zu diesen Informationen. Auch als die Süddeutsche Zeitung Anfang 2014 zusammen mit dem ICIJ über die Chinesen in den Offshore-Leaks-Daten berichtete, war der Zugriff aus China auf süddeutsche.de innerhalb weniger Stunden gesperrt und unser Account bei Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, gelöscht. Ähnlich erging es der New York Times, die berichtete, dass sich Verwandte des Präsidenten frühzeitig bei einer Firma des reichsten Chinesen eingekauft und die Aktien später mit einem Millionengewinn abgestoßen hätten. Der Mann, der diesen Deal eingefädelt haben soll, war Deng Xiaogui, der Schwager von Präsident Xi Jinping. Der Mann, dem wir nachweisen können, dass ihm 3 weitere und bislang öffentlich unbekannte Briefkastenfirmen gehörten. Die Offshore-Geschäfte seiner Familie werden Xi Jinping nicht stürzen, aber es dürfte für ihn unangenehm sein, schon wieder im Zentrum einer Enthüllung zu stehen, nach den Bloomberg-Artikeln, den Offshore-Leaks-Veröffentlichungen und den New York Times-Berichten. Schließlich liest man in der chinesischen Volkszeitung, dem Parteiorgan der Kommunistischen Partei, Losungen wie diese: Egal wer du bist, egal wie hoch oder tief du stehst, wenn du das Gesetz brichst, dann wirst du bestraft. Natürlich sind wir nicht so naiv zu glauben, diese Regel gelte für die Eliten, so wie sie für das Volk gilt, aber es wäre ein weiteres Mal, dass dieser Widerspruch offenbar wird. Wir machen uns keine Illusionen. Chinesische Medien werden sich schwer tun, darüber zu berichten. Zu groß ist die Gefahr. Die Süddeutsche Zeitung und unsere Projektpartner müssen eher die bürokratische Rache fürchten. Reportern von New York Times und Bloomberg wurde zeitweise das übliche Visum verweigert. Auch deswegen recherchieren wir nur von Deutschland aus und lassen den China-Korrespondenten der SZ außen vor. Er lebt in der Volksrepublik mit seiner Familie, seinen Kindern und er will dort auch noch eine Zeit lang bleiben. Just in den Tagen, als wir diese Dinge besprechen, geschehen seltsame Dinge. Die IT-Abteilung der Süddeutschen Zeitung meldet auffällig viele Attacken auf die Homepage der Zeitung. Will jemand mit automatisierten Zugriffen auf die Seite den Server absichtlich überlasten und zum Absturz bringen? Solche sogenannten Denial-of-Service-Attacken gehören zum Standardrepertoire chinesischer und russischer Geheimdienste. Vielleicht ist es ein Zufall, dass diese Attacken gerade jetzt sprunghaft zunehmen, da wir über China und Russland recherchieren, aber wer weiß das schon? Bei einer großen deutschen Wochenzeitung sollen schon mal kurz vor einer China-kritischen Veröffentlichung Hacker ins Redaktionssystem eingedrungen sein, um den betreffenden Artikel zu löschen. Aber egal, wie massiv der Staat zensiert, auf Dauer lässt sich das Unübersehbare nicht unter der Decke halten. Chinas Elite verschiebt so viel Geld in Steueroasen, dass 2011 sogar in einem Report einer staatlichen chinesischen Bank zu lesen war, korrupte Chinesen würden Briefkastenfirmen wie Handtaschen benutzen. Einer der großen Anbieter dieser Handtaschen in China wiederum ist, und das ist keine Überraschung, Mossack Fonseca. Die panamaische Kanzlei unterhält auf dem Festland der Volksrepublik 8 Büros, so viele wie in keinem anderen Land. Hinzu kommt eine Filiale in Hongkong. Insgesamt gibt es also 9 MOSFON-Filialen auf chinesischem Territorium. Weil die Nachfrage so groß ist? Die Suche nach guten chinesischen Geschichten ist allerdings weitaus schwieriger als in nahezu allen anderen Regionen der Welt. Mossack Fonseca erwähnt viele chinesische Namen nur in der mehrdeutigen Umschrift, wenn ein chinesischer Name in lateinische Buchstaben transkribiert wurde. Das Hochchinesische benutzt aber etwas mehr als 400 Silben, die in unterschiedlichen Tonhöhen und Kombinationen vorkommen. Ausgeschrieben schaffen eigentlich nur die chinesischen Schriftzeichen Eindeutigkeit. Dazu kommt, dass es Millionen Chinesen mit sehr ähnlichen Namen gibt. Tatsächlich leben in der Volksrepublik mehr Menschen mit den Nachnamen Wang, als es in Deutschland überhaupt Einwohner gibt. Das alles bedeutet, dass es unendlich viel Zeit kostet, in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob der gefundene Name auch zu dem gesuchten Mensch gehört. Ausweisnummern müssen abgeglichen, Geburtsdaten recherchiert und Geschäftsadressen ausfindig gemacht werden. Nicht alle können endgültig verifiziert werden und wenn wir uns nur 99% sicher sind, lassen wir den Fall sein. Im kleinen ICIJ-China-Team arbeitet, wie schon bei Offshore-Leaks, auch unser Kollege Christoph Giesen aus dem SZ-Wirtschaftsressort. Er spricht Chinesisch, bereist das Land regelmäßig, kennt sich aus. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Denn von Tag zu Tag stoßen wir in den Daten auf mehr Chinesen. Mehrere tausend werden es am Ende sein. Hier eine kleine Liste der Recherchegruppe um Christoph Giesen und Alexa Olesen, der China-Spezialistin des ICIJ. Wallace Yu Yiping, der Ehemann der Nichte des großen Deng Xiaoping, der fast 2 Jahrzehnte lang China regiert hat. Wallace Yu Yiping taucht als Direktor und alleiniger Teilhaber der BVI-Firma Galaxia Space Management auf. Anmerkung: Wallace Yu Yiping antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Li Xingput, der Schwiegersohn des aktuellen chinesischen Vizepremierministers und Politbüro-Mitglieds Sang Gaoli. Li Xingput ist Anteilseigner der Offshore-Firmen Glory Top Investments Limited, Zenon Capital Management Limited. Anmerkung: Li Xingput antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Zheng Qinwao, der Bruder von Chinas ehemaligem Vizepräsidenten Zheng Qinhong. Kritiker haben Zheng Qinhong schon lange unter Korruptionsverdacht. Vor einigen Jahren hat sich sein Sohn in Sydney ein Anwesen für mehr als 20 Millionen Dollar gekauft. Woher das Geld dafür genau stammte, ist bis heute nicht geklärt. Anmerkung: Zheng Qinwao antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Alle drei, also Yu, Li und Zheng, sind sogenannte Prinzlinge, auf Chinesisch Tai Zi Dang. Das sind enge Verwandte der chinesischen Machtelite. Politisch sind sie zerstritten. Was sie aber eint, ist ihr Drang nach Geld. Manche Prinzlinge haben es in der Privatwirtschaft zu Milliardären gebracht. Andere leiten die Banken des Landes oder sitzen in Ministerien. Einige haben vermutlich Geheimfirmen gegründet, um Teile ihres Reichtums zu verstecken. Andere, um verdeckt in China investieren zu können, damit niemand ahnt, wer wirklich die Geschäfte tätigt. Dazu muss man wissen, Prinzlinge sind die ersten Anlaufstellen für Geschäftsleute, die in China etwas erreichen wollen. Wenn in China Bestechungsgelder fließen, dann in der Regel nicht direkt an einen Politiker selbst. Das wäre zu auffällig, zu gefährlich. Sicherer ist es, dem Sohn, der Schwägerin oder dem Bruder von Politikern zum Beispiel Rechnungen zu begleichen oder eine teure Wohnung zu finanzieren. Im Gegenzug können die Geldgeber erwarten, bei lukrativen Bauaufträgen oder ähnlichem bevorzugt zu werden. Wer mit wem eine solche Symbiose eingeht, ist schwer nachzuweisen. Ein Beispiel aus dieser geheimen Parallelwelt, das Fragen aufwirft, betrifft den in Shanghai ansässigen Unternehmer Sang Yuping. Er ist seit 1997 der Chef der Firma Hengde Li, die laut Selbstbeschreibung der größte Verkäufer international anerkannter Uhrenmarken in China ist. Sang Yuping ließ 2009 bei Mossack Fonseca die Firma Harvest Sun Trading Limited auf den britischen Jungferninseln gründen. Ein Jahr später wurde die Harvest Sun Trading Limited an eine Frau namens Li Si-dan übertragen. Im Aktienregister ist der Wert des einzigen Firmenanteils mit $1 angegeben. Die neue Besitzerin der Firma, jene Li Si-dan, war keine bekannte Geschäftsfrau und mit ihren 18 Jahren damals fast noch ein Kind, aber kein gewöhnliches. Li Si-dan ist eine jener Prinzlinge. Sie ist die Enkelin von Jia Qingling, der damals und noch bis 2012 Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros war und damit die Nummer 4 im chinesischen Machtgefüge, einer der mächtigsten Männer Chinas. Anmerkung: Li Si-dan antwortete nicht auf eine Anfrage. Sang Yupings Anwälte erklärten, die Firma Harvest Sun habe zum Zeitpunkt des Eigentümerwechsels keine Werte enthalten. Zudem sei es reiner Zufall, dass Sang an Li Si-dan verkauft habe. Es habe keine Geschäftsbeziehungen gegeben.